herzlich willkommen zum Uncast Episode 212 diesmal. Und wie immer, natürlich ein nettes Thema. Diesmal aber irgendwie, naja, vielleicht Android News am Rande angekratzt. Muss ja auch mal sein. Hat aber trotzdem mit Google natürlich zu tun. News war eigentlich die Woche gar nicht so viel los. Jedenfalls nicht so viel, wo ich sage, oh, das ist jetzt ganz, ganz, ganz dringend. Ja, man merkt halt doch das Sommerloch. Ja, bei den Firmen schlägt halt mittlerweile richtig durch. Ja. Und dann natürlich bei der Community wieder. Da hat zum Glück das Sommerloch nicht alles verschluckt. Und die App der Woche am Schluss. So, dann kommen wir mal gleich zum Thema. Und das ist, ja, da wird sich hier auch die Community spalten. Oder vielleicht auch nicht, denn was ich so sehe, nutzt die Community ganz fleißig Google Plus natürlich. Und viele sind da auch vertreten, die den Uncast hören. Von daher vielleicht mehr Unverständnis für die Gerüchte, die immer wieder auftauchen. Seit Vikandotra von Google weggegangen ist, sind die Gerüchte natürlich sehr explodiert, was das baldige Ende von Google Plus angeht. Ja. Ich halte das für absoluten Schwachsinn. Neu aufgeflammt ist das jedoch, als die Woche bekannt wurde, dass eventuell Google Fotos, also das Google Plus Fotos von Google Plus abspalten will und das quasi zugänglich machen will, ohne dass man einen Google Plus Account hat. Die Quelle war erstmal Blomberg, das wurde dann auch von einigen Android-Seiten verarbeitet und Hintergrund ist, das Google Fotos ist eigentlich sehr beliebt, weil man eben recht einfach, recht schnell gute Ergebnisse erzielen kann. Das ist nicht zuletzt deswegen so, weil eben die Auto-Awesome-Effekte und diese automatische Bildverbesserung, ja, da gibt es auch einen Ausdruck dafür, ich habe die schon vergessen, das ist eigentlich schon so normal. Ja. Dann auch natürlich das Backup, das für die Handy-Fotografierer besonders interessant ist, wo also automatisch die Bilder hochgeladen werden, ohne dass man eben dann das nochmal selbst manuell machen muss. Also da gibt es jede Menge Sachen, jede Menge Vorteile und sogar für Fotografen ist das offenbar manchmal eine gute Sache mit diesen Google Fotos. Und jetzt kommt eben die Frage, ist es tatsächlich so, wenn man Google Plus wenn man Google Fotos aus Google Plus rausnimmt, ist das sinnvoll? Würde das wirklich dazu führen, wie eben die Gerüchte jetzt besagen, dass dann eben noch mehr Leute Google Fotos benutzen würden, weil sie ja keinen Google Plus Account brauchen. Also Fotografen, professionelle Fotografen, die, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt Google Fotos unbedingt nutzen für Sachen außerhalb von eben Verbreitung, Social Networks und so weiter und so weiter. Weil dazu fehlen halt auch schon ein paar Funktionen, ja, und dafür ist ja auch Google Fotos eigentlich nicht gedacht. Was aber sehr gut ist, dass eben Fotografen zum Beispiel ihre Bilder präsentieren können in einem Social Networks und dafür ist ja Google Plus schon fast, kann man sagen, berühmt, ja, dass eben das von diesen Leuten benutzt werden, um die Bilder in Szene zu setzen. Ja. Zur Speicherung, zur professionellen Weiterverwendung ist meines Erachtens, bin zwar kein professioneller Fotograf, aber wäre das meines Erachtens nicht geeignet, weil man dann doch eben das Ganze mit anderen Farbprofilen braucht und so weiter. Also zum Beispiel für eine professionelle Nachverarbeitung. Da braucht man schon GIMP oder Photoshop, um das entsprechend dann auch druckreif, sage ich mal, zu überspielen an eine Druckerei oder ähnliches Grafikverarbeitungsbetrieb. Und deswegen ist natürlich die Frage, Macht es überhaupt Sinn, Google Plus Fotos ohne Google, also Google Fotos ohne Google Plus? Oder wäre das jetzt interessant? Es ist überhaupt immer wieder die Frage, warum kommen solche Gerüchte immer wieder auf? Ja? Manche sehnen sich ja geradezu das Ende herbei. Warum? Ich kann es nicht verstehen. Google Plus ist auf einem guten zweiten Platz bei den Social Networks, obwohl es gar kein Social Network sein soll, ja, und sein will. Es heißt vor Twitter, ja, und so. Ich verstehe gar nicht, was da das Problem ist. Freunde sucht man eh woanders, ja, dafür war auch Google Plus nie gedacht, ja, ganz klar, das ist für eine Info, Geschichte wohl am besten, ja, aber da möchte ich jetzt gar keine Diskussion lostreten. Ich habe aus gutem Grund alles auf Google Plus ja umgestellt, und mein Facebook-Account ist schon lange gelöscht, ja, und das ist einfach, für mich, also da gibt es überhaupt gar keine Diskussion mehr wieder darüber, dass hier das ein vernünftiger Platz ist, ja, um je nachdem, was man machen will, das dann auch zu tun. Ja. Vor allem, wie gesagt, im Informationsbereich, ich krieg alles, was ich will über Google Plus. Da brauche ich kein Facebook, da brauche ich kein Twitter. Ja. Bei Twitter bin ich noch aktiv, aber das hat einen anderen Grund. Weil es halt von der Art doch sehr, sehr verschieden ist. Ja, trotzdem zählt es auch in diese Hitliste da. Ja, 1, 2, 3, ja, Facebook erster, Google Plus zweiter, Twitter dritter. Okay, gut, ja, von mir aus. Ist ja die Frage dann aber, warum ist Google Plus immer so unter Beschuss? Dann, ich glaube, eine vernünftige Antwort werden wir dann nie dafür bekommen. Aber bei Android Central, da wurde mal hier was gezeigt oder ein Artikel geschrieben, vielleicht gerade zum Trotz wegen dieser neuen Meldung da, ja, und diesen neuen Gerüchten, die da dann schnell im Umlauf sind natürlich. Ja. Und Google Plus, das ist das Beste, was Google momentan zu bieten hat. Ja. Google Plus ist die ultimative Plattform, sage ich mal, für eine ganze Reihe von Diensten. Wie gesagt, dieses Social Network Aspekt ist ja nur ein Teil davon. Ja. Google Plus Fotos, ja klar, um das geht's ja, ist Teil von Google Plus. Ja. Hangouts Teil von Google Plus. Hangouts wird auch übrigens separat gemacht. Vielleicht kamen deswegen auch die Gerüchte auf wegen Fotos. Ja. Aber das hat mehr was mit den Firmen zu tun. Hangout soll eben auch für Firmen genutzt werden und ja, Social Network beziehungsweise so etwas, was eben als Social Network bekannt ist, Google Plus, ja, dass dann Admins und Firmenchefs als Plattform zu bieten für Hangouts, also für zum Beispiel Online-Meetings zu machen, ja, Business-Treffen per Videokonferenz, das wäre dann sehr, sehr schwierig, ja. Wenn die dann nur Google Plus oder Social Network hören, dann heißt es so, ja, ah, da machen die Mitarbeiter gar nichts mehr, es kommt gar nicht in Frage. Und das macht dann Sinn, das auszugliedern. Also man sieht auf jeden Fall, Google Plus hat da schon eine große Sache am Laufen. Die Communities sind übrigens auch faszinierend, finde ich, weil da nämlich sehr viel mehr möglich ist als jetzt nur mit einer normalen Facebook-Seite beziehungsweise von so einem Google Plus Profilseite. Auch die Uncast Community ist ja auf Google Plus Community quasi vertreten und ist auch der einzige Anlaufpunkt. Die ganzen Blogs, die ich habe, haben Google Plus als Kommentarsystem, was Riesenvorteile hat natürlich. Einmal können alle Leute, die von Google Plus quasi, wenn ich den Artikel poste, einen Link dazu und die machen dort zum Beispiel ihren Eintrag, ja, schreiben ihre Meinung dazu, dann erscheint die auch automatisch im Blog. Ja, und umgekehrt, wenn vom Blog aus jemand schreibt in den Kommentarbereich, dann erscheint es eben auch auf Google Plus. Und das ist meiner Meinung nach eine super tolle Sache, denn das Problem bei den Social Networks ist ja immer, man schreibt was. Zum Beispiel in seinem Blog, und die Diskussion findet wo ganz anders statt. Und dann ist das alles auseinandergerissen und das ist nicht besonders schön. Oftmals sind ja die Kommentare und die Beiträge, die dann eben von anderen geleistet werden, besser als der eigene Beitrag. Ja. Gut, auf jeden Fall ist nun so, dass hier Android Central ein schöner Artikel da geschrieben hat deswegen. Und zwar, was Google Plus ist und was, für was man es verwenden kann. Ja, finde ich sehr schön. Eigentlich hätte so ein Artikel schon viel, viel früher geschrieben werden müssen mal, um das mal so ein bisschen klar zu machen, wo denn die Stärken liegen und was damit alles möglich ist. Ja. Ich möchte jetzt gar nicht so lang, groß und breit hier in den Artikel eingehen und da alles schon rausnehmen, was interessant ist. Lest einfach mal durch. Ich habe es verlinkt. Ist allerdings in Englisch. Ja. Habt ihr eigentlich gewusst, dass es für die Community eine Größen, ja, ich sag mal, Ordnung gibt, ja, wo es dann nicht mehr weitergeht, eine Begrenzung. Communities können 380.000 Nutzer haben. Ja, 380.000 Nutzer. Also dann müssen wir uns noch ein bisschen anstrengen, ne, eine Uncast-Community, da, dass wir mal die voll kriegen, ne? Ja. Gut, also Google Plus unverzichtbar, auch auf den Android-Geräten ist ja Google Plus immer vorinstalliert und das auch mit meiner Meinung nach gutem Grund. Es bietet sich geradezu an hier im auf dem Handy, auf dem Android-Gerät das zu nutzen, weil es dann doch zum Beispiel sehr stark vereinfacht, wie man zum Beispiel seinen Bekannten dann Bilder schicken kann, ja, oder ganze Alben teilen kann. Das geht alles wunderbar einfach über die Google Plus App und deswegen ist Google Plus immer noch das Social Network meiner Wahl. Und das, obwohl ich mich ja von den Google Plus Dienst von Google größtenteils zurückgezogen habe von den Google Diensten. Das hat einmal zwei Gründe. Einmal, weil ich bei Google Plus eigentlich nichts mache, was nicht öffentlich ist. Von daher spielt es keine Rolle, ob der Dienst in den USA ist oder sonst irgendwas, wenn die NSA oder sonst irgendjemand was da rausfinden soll, dann brauchen die nicht erst hier groß also Zugänge zu knacken, sondern die können einfach in den Public Feed von mir gehen, da steht alles drin. Was ich über Google Plus mache, ja, fertig. Ja. Und von daher ist es auch interessant, das gilt übrigens auch für die Blogger-Blogs, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ja. Bringt nichts, wenn man Dienste, die eh öffentlich sind, ja, jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen oder Datenschutzbedenken woanders dahin verfrachtet, wenn die ja doch offen im Netz sind. Ja, also das, naja, uninteressant. Und deswegen empfehle ich mal einfach dieses Netz, das von Google für Android eigentlich schon vorab empfohlen ist, sozusagen, das da auch zu nutzen. Wenn man jetzt hier ganz private Sachen damit machen würde, ja, muss ich sagen, da würde ich lieber auf ein anderes, sichereres System um springen, ja, vielleicht mit OwnCloud wäre eine Privatlösung da möglich, ja. Aber auf keinen Fall solche Konsorten wie Facebook, Twitter, Instagram oder Pinterest oder sonst irgendwas, ja. Da das ist nicht geeignet dann dafür. Noch weniger geeignet als Google Plus. Gut. Also, die Frage, wird Google Fotos von Google Plus abgespaltet, ist ja noch nicht mal ganz hundertprozentig beantwortet. Sieht aber so aus, wäre auch durchaus möglich. Ob man dann keinen Google Plus Account mehr braucht, das ist wieder eine andere Geschichte. Das kann ich eigentlich so nicht sehen. Ja. Warum man bei Hangouts jetzt keinen Google Plus Account mehr braucht, ist ja klar auf der Hand, habe ich eben auch gesagt, einmal wegen der Firma. Zweitens gibt es Probleme, wenn man zum Beispiel Leute erreichen will, die jetzt eben nicht mit Google Plus was am Hut haben, aber über das Web zum Beispiel per Hangout erreichen wollen, dann ist es oft unverständlich, warum man jetzt Google Plus braucht, um mit jemandem Videochat zu machen. Deswegen denke ich, ist es da noch nicht mal so verkehrt, wenn das da so gemacht wird. Gut, ich gehe einfach mal weiter. Ich habe sowieso die Ahnung, dass diese Sendung relativ kurz wird. Ja. aber naja, schauen wir mal, das kann sich ja immer noch ändern. Ihr kennt es ja. Deswegen gibt's jetzt die News und da fiel mir als allererstes ins Auge die Woche Google Docs, ja, mit Material Design, ja. Und da könnt ihr mal auf der Webseite gucken von Google Docs. Da gibt es nämlich jetzt ein neues Aussehen in diesem Android L Design und ja, da könnt ihr es auch gleich ungefähr abschätzen, was das zu bedeuten hat. Sieht aus wie Google Plus jetzt. Google Plus hat dieses Material Design, dieses Android L Design, wenn man so will, schon geraume Zeit und so sieht es dann eben auch aus jetzt bei Google Docs, Sheets und Slides. Immer noch bei mir vollkommen unverständlich, total verwirrend und total deplatziert ist dieser Floating-Button für Dokumente zu erstellen, genau wie bei Gmail, beziehungsweise, sorry, bei Google Plus für eine Nachricht zu schreiben. Immer und immer wieder falle ich darauf rein, immer und immer wieder suche ich den Punkt, ja, wo zum Henker im Menü kann ich jetzt eine Nachricht schreiben. Es ist sowas von unlogisch, finde ich, diesen fliegenden Button. Auch wenn das andere, das Material Design, ja, absolut logisch ist. Dieser Button, nein. Nein, nein, nein, das ist wirklich schlimm. Ja. Als ob man geradezu verhindern möchte, dass jemand ein neues Dokument erstellt, beziehungsweise eine neue Nachricht schreibt. Jede Wette, dass da schon Leute frustriert aufgegeben haben. Hundertprozentig. Aber gut, so ist es. Das ist die neue Designstrategie und jetzt auch eben bei Google Docs eingeführt. Tja, Marktanteile, das ist ja so eine Sache. Zählt ja auch für Google Plus im Prinzip, habe ich ja gesagt. Ja, das ist offenbar das, wo man den Erfolg immer an allem messen muss. Ja, ist also vollkommen irrelevant, ob etwas wie etwas ist. Hauptsache, es wird eben akzeptiert von der Mehrheit der Menschen. Ja. Für Android ist das sehr, sehr lohnend, ja. Offenbar zunächst mal Einzelleistung Samsung, ja, weit vorne, muss man sagen, momentan einen Marktanteil von 25,2%. Als zweiter kommt Apple mit 11,9%, Huawei mit 6,9%, Lenovo 5,9% und fünfter ist LG mit 4,9%. Interessant wird späterhin noch etwas mit Xiaomi, werde ich aber dann noch was dazu sagen. Also diese Firmen, die haben hier bei den Smartphones, also die Nase vorn. Und interessant ist, dass man auch bei diesem Artikel nicht den eigentlichen Android-Anteil mal sieht. Ja. Der liegt nämlich jetzt bei sage und schreibe weltweit bei sage und schreibe na 84,6%. 84,6% der Smartphones laufen unter Android. Apple kommt da noch mit 11,9% weg und da seht ihr mal, wie groß da der Unterschied ist. Ja. Microsoft mit 2,7%, BlackBerry mit 0,6% und alle anderen haben 0,2% zum Aufteilen. Und das bedeutet, dass das Android eigentlich, ja, wie soll man sagen, schon über alle Grenzen hinaus gewachsen ist. Ja. Ich habe ja schon längere Zeit nichts mehr über die Zahlen gesagt, weil mittlerweile ist es ja richtig langweilig. Ja. Hier wird immer mehr Marktanteil abgegeben. Ja, sogar Microsoft hat wieder verloren. Für die Leute, die immer sagen, ja, Windows Phone, Windows Phone, Windows Phone. Also es ist sogar noch weniger geworden. Ja, zweites Quartal 2013 waren 3,8%, zweites Quartal 2014 ist 2,7% nur noch. Ja. Apple fällt auch von 13,4 auf 11,9% und BlackBerry sogar von 2,4 auf 0,6%. Die anderen bleiben, sind gleich geblieben. Android derweil dann eben von 80,2% auf 84,6% gestiegen. Was will man da noch dazu sagen? Außer, ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass das System nicht dasselbe Schicksal ereignet, sage ich mal, wie so oft, wenn etwas so groß ist, wenn etwas so weit Vorsprung hat. Dann wird es nämlich meistens sehr, sehr kritisch, dass auch die Qualität gehalten wird, beziehungsweise dass die Prinzipien, die das System ja erstmal mitbrachte, dass die auch weitergehalten werden und nicht etwa dann kaputt gemacht werden. Beispiele von Firmen gibt es so oft. Ja. Apple ist eins davon. Ist ein Beispiel davon. Huawei Ascent Mate 3. Ja, ist jetzt im Benchmark-Test aufgetaucht, während bei uns das Mate 2 ja noch nicht mal verfügbar ist und es wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Können wir die Hoffnung wieder ein bisschen anspornen, dass vielleicht das Ascent Mate 3 zu uns kommt. In einem Benchmark-Test sind jetzt einige technische Daten dazu aufgetaucht, dass zum Beispiel ein Kirin 920 Octa-Core-Prozessor drin sein soll, der sogar schneller sein soll als der Snapdragon 805 und eine Mali T624 MP4 GPU und 2 bzw. 3 GB Speicher, also Hauptram. Ja. Dann soll das Ganze mit Android 4.4.2 laufen, ja, 1080p, 6,1 Zoll Display, gut. Und eine 13-Megapixel-Kamera hinten, 5-Megapixel-Kamera für Selfies, yeah! Und zu guter Letzt wird das Mate 3 in ein Metallgehäuse kommen. Und das wäre auch für viele interessant. Tja, jetzt schauen wir mal, ob das dann wenigstens schafft, zu uns zu kommen. Wie gesagt, das Mate 2 hat es dann nicht geschafft. Sehr, sehr schade. Und vielleicht kommt ja das neue Modell dann. Ja, genau. Bin da schon mal sehr, sehr drauf gespannt auf das Teil. Kann man sich auf jeden Fall auch mit einem super guten Preis auf einen super guten Preis freuen, denn das war ja auch schon beim Ascent Mate 1, also beim Original war das der Fall. Damals, als es rauskam, wurde zwar kaum beachtet, aber man konnte vom Preis her sagen, das war fa fast faszinierend, ja. Ich wollte faszinierend sagen, ja. Faszinierend und fantastisch zusammen. Ja, was die Smartphone-Szene wirklich brauchen, auch die Tablet-Szene, das sind neue Akkus, neue Batterien. Und wer weiß, vielleicht hat da jetzt eine Firma was losgetreten, die sehr, sehr interessant ist. Aber ich muss am Schluss noch was dazu sagen. Und zwar das Startup H2-Only Battery oder H2-Only Battery. Ja, hat jetzt eine Batterie entwickelt, die mit Wasser läuft. Ja. Also tatsächlich, ja. Batterie, die mit Wasser läuft. Man muss sie einfach nur nass machen und schon wird hier die chemische Reaktion in Gang gesetzt, die eben dann Strom erzeugt und dann geht es los. Ja. Die soll hier so lange halten wie 200 normale Mignon-Zellen. Ja. Das Problem ist, dass es eben kein Akku ist, sondern normale Batterien. Ja, klar, vielleicht kann aber die Technik ja auch mit Akkus irgendwie dann gekreuzt werden später hinaus. Bisher ist es natürlich besonders in so Regionen interessant wie in Afrika, wo eben zwar viele Handys vorhanden sind, aber wenig Steckdosen. Ja. Dadurch, dass eben diese H2-Only-Battery keine, also nicht mehr aufgeladen werden kann, ja, aber eben 200 Mal so lange hält wie eine Mignon-Zelle, kann man dann doch sagen, für gewisse Anwendungen, ja, zum Beispiel ein normales Telefon, kein Smartphone, sondern ein normales Telefon, das unter Umständen mit einer Akkuladung mehrere Wochen hält, ja, könnte dann mit so einer Batterie vielleicht, ja, und im besten Fall monatelang betrieben werden, vielleicht sogar, ja, ich weiß noch, muss man durchrechnen, eine Woche ist normal kein Problem bei mal Handys, entspricht der Leistung ungefähr ja, von 4 AA-Zellen, ja, und wenn man das jetzt mal da hochrechnet, ja, dann kommt man so, ja, ich würde sagen, könnte man, also ein halbes Jahr wäre sicherlich realistisch, wo man erreichen könnte, ohne dass man jemals auflädt oder auswechselt. Ja. Und da ist es dann für solche Anwendungen besonders interessant, wo man eben keine Möglichkeit hat, das Handy aufzuladen, weil es einfach keine Elektrizität gibt zum Aufladen. und ich bin mal gespannt, wie das sich noch weiterentwickelt. Faszinierender daran finde ich allerdings, dass diese Idee wieder aufgegriffen wird. Ja, denn sowas gab's schon mal. Ich konnte es kaum glauben, aber ich kann da mich noch deutlich erinnern, ja, dass in einem Yps-Heft, ja, mal so ein Geek, so ein Gimmick drin war, ja, wo man tatsächlich mit Wasser, das man auf irgendeine Vorrichtung war, das geträufelt hat, wurde Elektrizität erzeugt. Ja, so sieht das aus. Also haben die etwa bei Yps abgeguckt? Na sowas, sowas, sowas. Also die Idee ist natürlich nicht ganz neu. Aber offenbar eben diese Anwendung dann oder diese Art eben so zu machen, dass es eben auch tatsächlich für Geräte nutzbar ist, ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und ich denke, das könnte durchaus interessant sein für viele Sachen. Und ja, im Oktober soll man auch dann eine entsprechende Lampe kaufen können mit diesem System offenbar. Ja, und mal gucken. 20 € soll die kosten, kann man ja mal ausprobieren, ne? Ich habe mal den Artikel verlinkt, ist recht umfangreich. Und da sind sicherlich noch weitere Informationen, die euch raussaugen könnt da. Ja, OnePlus vom Paulus zum Saulus, muss ich da sagen, nämlich umgekehrt, genau, ja. Wie war ich begeistert, ja, und dann sowas. Jetzt ein neuer Schlag von OnePlus gegen die Begeisterten von diesem Produkt. Cyanogen Mod, ja, wird wohl rausgeschmissen und wird ersetzt durch ein eigenes ROM. Ja, man kann es zwar nicht verdenken, ich komme gleich nochmal dazu, aber für die Leute, die jetzt sich gefreut haben, dass dort ein neues Gerät ist mit CyanogenMod Mod, die werden dann natürlich hart enttäuscht werden. Hintergrund ist der, dass man in China, und jetzt passt mal genau auf, dass man in China Schwierigkeiten hat wegen der chinesischen Firewall. Normale Android-Handys zu betreiben. Ja, also mit Betriebssystemen, die nach Hause telefonieren in die USA. Und damit diese Geräte dennoch jetzt gut laufen, haben die Chinesen, ja, die chinesischen Firmen für den chinesischen Markt eigentlich fast alle ihre eigenen Android-Derivate umgesetzt. Ja, damit die eben da durch diese Firewall nicht mehr gestoppt werden können. Beziehungsweise nicht mehr gestoppt werden. Und Genau das soll auch hier der Grund sein, dass jetzt eben ein eigenentwickeltes System auf den Markt kommt, das, und das könnte ja ein Vorteil sein, eben nicht versucht, entsprechende Server zu erreichen in den USA, die von China gesperrt sind. Ja, hört sich jetzt erstmal schlecht an, heißt aber möglicherweise werden diese Telefone mit diesem ROM dann eben nicht nach Hause in die USA telefonieren, weil das System eigentlich dann in China liegt. Telefonieren sie vielleicht nach China, nach Hause. Egal. Also auf jeden Fall, wie man es auch dreht, wie man es auch wendet, mag sein, dass es auf der einen Seite gut ist, für die chinesischen Nutzer wird es sicherlich gut sein. Für die außerhalb von China weiß ich nicht genau. Sicherheitsbedenken können sogar sehr gut sein, dass jetzt eben ein eigenes ROM von der Firma genutzt wird, sofern man keine Angst vor der Verfolgung von chinesischen Behörden hat. Ja. Bei uns muss man ja eher Angst haben vor den Amerikanern. Aber dennoch ist es eine Enttäuschung eben für CyanogenMod-Fans, weil die hat ja doch jetzt schon große Fanbasis und das zu Recht, ja, dieses ROM. Und ja, also wieder mal etwas, was eigentlich so als Versprechen, was haben wir gesagt, als Fakt, ja, gebracht wurde, fällt jetzt mal wieder weg. Vielleicht sollte hier auch OnePlus erstmal die Handys ausliefern, bevor sie sich Gedanken machen über die One Watch. Ja, da also ist nämlich aufgetaucht eine noch nicht veröffentlichte Produktseite von der OnePlus-Website, in dem eine One Watch beworben wird. Ja, und also ich kann ja den Hype um diese Watches überhaupt nicht verstehen, über diese Uhren. Ja, furchtbar. Aber ich darf ja schon nichts mehr sagen. Ne? Dennoch halte ich es jetzt für wirklich total daneben, OnePlus bei solchen massiven Schwierigkeiten überhaupt Geräte zu liefern mit den und dann diese lächerlichen Einladungen. Unglaublich. Und jetzt wird hier schon an einer Uhr gebastelt, wenn man das Handy noch nicht mal richtig ausliefern kann. Was wird denn da jetzt wieder versprochen in ein paar Monaten? Ja, eine super tolle Uhr, 99 Euro, alles drauf, Android Wear und alles Mögliche. Ja, und wann wird's denn ausgeliefert? Ja, in einem Jahr oder 2 Jahren dann per Einladung oder wie oder was? Ja, kommen erstmal die Prototypen, die kaputten an. Ja, kommen ein paar Prototypen, die gehen. Nee, also Leute, das ist alles Mist. Also furchtbar. Regt mich auf. Was gut ist. Naja, oder nicht, je nachdem. Ja. Google Now Launcher ist jetzt für mehr Geräte verfügbar, für fast alle Geräte ab Android 4.1. Und die alle können jetzt diesen Google Now Launcher nutzen. Ja. Ich wollte ihn mir ja am Anfang haben, aber das habe ich mir dann schnell wieder abgewöhnt, weil der Google Now Launcher dann doch sehr so stark mit den Google Services verflochten ist natürlich. Dass mir das nicht ganz geheuer war. Da setze ich dann lieber auf den normalen Launcher, beziehungsweise sogar auf auf bestimmte Launcher, zum Beispiel HoloLauncher aus dem Netz, als App. Und da fühle ich mich dann doch sicherer und wohler. Aber trotzdem sehr gut, dass jetzt endlich, nach so langer Zeit, ja, der Google Now Launcher für mehr Geräte verfügbar ist. Ich weiß gar nicht, warum das nicht schon vorher so war. Bisher war es nur, also bei Voraussetzung war Android 4.4 KitKat und jetzt eben auch bei anderen Geräten ab 4.1 Jelly Bean. So ganz nachvollziehen kann ich das nicht. Ich weiß nicht, warum das so lange gedauert hat. Sicherlich, jetzt ist alles gut, ja, ist total positiv, dass es jetzt auch für 4.1 gibt, aber es ist trotzdem schon ziemlich unbefriedigend, dass es so lange gedauert hat, bis das letztendlich ist. Und da haben auch viele schon andere Launcher jetzt bevorzugt. Ich bin ja damals auch auf den Holo-Launcher, selbst auf dem Nexus 4 bin ich auf den Holo-Launcher umgestiegen, weil er nämlich genau das konnte, was ich eigentlich nur wollte. Und nur deswegen wollte ich einen Google Now Launcher haben, weil nämlich oben die Statuszeile und unten die Zeile mit den Softkeys transparent ist und der Hintergrund durchscheint, ja. Und das kann der HoloLauncher sehr, sehr gut. Und deswegen hatte ich damals auf den HoloLauncher gewechselt. Und selbst als der Google Now-Launcher dann offiziell rauskam, hat es mich ehrlich gesagt nicht mehr die Bohnen interessiert. Aber ich weiß, es wird vielen interessieren, deswegen ist es natürlich super Sache. 4.1, ab 4.1 jetzt Google Now Launcher. So, jetzt haben wir eine Diskrepanz von der Meldung, wo ich oben schon gesagt habe, mit den Marktanteilen. Ja. LG war dort die Nummer 5. Ja. Jetzt gibt es aber hier einen Artikel im Forbes Magazine. Da heißt es, dass Xiaomi der fünftgrößte Smartphone-Hersteller ist. Ja. Und jetzt könnt ihr euch ausmalen, was für ein Chaos da auch herrscht. Ja. Nicht sehr vertrauenserweckend natürlich. Ja. 5,1% Marktanteil steht hier im Forbes drin. Ja. Und wenn ich mir das mal angucke, beim Android-Anteil kann ich dann gucken, Moment, beim Marktanteil von den einzelnen Geräten, wo Samsung ja Nummer 1 ist, da hat Entschuldigung, LG einen Marktanteil von 4,9 und Lenovo auf Platz 4 5,4. Ja. Und dann kommt das hier mit dem 5,1% tatsächlich rein und das würde bedeuten, dass also diese Tabelle da schon veraltet ist. Und LG ist auf Rang 6 gerutscht und Xiaomi ist vorgeprescht auf Platz 5 mit 5,1%. Und somit ist das Bild dann wieder in Ordnung, ja, mit diesen Statistiken. Ja. Und es hat einen gewaltigen Schub gegeben von 1,8% letztes Jahr auf eben 5,1% jetzt. Wow, kann man da nur sagen. Klasse. Aber Xiaomi hat ja auch einiges an Public Relations bekommen, als eben Hugo Barra von Google zu Xiaomi gewechselt ist. Und da hat die Firma dann international Beachtung bekommen. In China, Entschuldigung, in China waren die ja schon sehr, sehr groß und sehr bekannt, aber eben nicht außerhalb. Ja, und da hat eben dieser Wechsel dann doch einiges dazu beigetragen. Tja, dann habe ich noch eine Meldung. Samsung Galaxy Alpha ist aufgetaucht. Ja, Fotos davon und die Tech-Spezifikation. Ja, ich sag mal einfach die Technik ganz erst, damit man gleich mal sich drauf fassen man kann, wo das Gerät einzuordnen ist. Ja, 2 GB Speicher wird's bekommen. Ja. 4,8 Zoll Display, also das Display relativ klein mit 720p Auflösung, auch nicht ganz so groß. 12 Megapixel Kamera hinten, 2 Megapixel Kamera vorne. 32 GB interner Speicher, kein SD. Kartenslot, kein Micro-SD-Kartenslot. Also kann man getrost sagen, das ist ein Mid-Range-Telefon. Wird sicherlich auch nicht die Welt kosten. Aber, und jetzt ist mir wieder interessant, mit diesen Mid-Range-Daten und dem Design kann man gleich feststellen, wo hier die Käuferschicht angesprochen werden soll, nämlich bei den Leuten, die gerne ein iPhone hätten. Ja. Und vielleicht da, aber eben, naja, das aus Designgründen vielleicht wollen. Ja, ich weiß nicht. Die technischen Daten sind ja auch relativ, naja, ich will jetzt sagen gleich, aber sagen wir mal, für Android-Geräte durchaus, was die Leistung betrifft, noch also in der gleichen Liga. Ja. Und ich weiß aber nicht genau, was los ist. Warum macht das Samsung? Haben die denn nicht gelernt, dass man das nicht machen soll? Und das ist auch, also ich bin ja, wie gesagt, nicht gerade ein Apple-Fan, das wisst ihr ja. Aber deswegen möchte ich auch kein Design haben, das aussieht wie ein iPhone. Das ist scheiße, tut mir leid, das ist Dreck. das iPhone sieht aus wie ein Haufen Mist. Sorry, Entschuldigung. Ja, ich weiß, es ist Geschmackssache, kann man auch nicht sagen. Aber mal davon abgesehen, auch wenn es das wunderschönste Telefon der Welt wäre, warum macht man hier so eine schamlose Kopie vom Aussehen des iPhones? Das ist doch Mist. Also wenn das irgendeine Klitsche macht für ein Billigphone, das sowieso nicht richtig funktioniert, ja, und das eben sich verkaufen soll, weil es aussieht wie ein iPhone, dann vielleicht noch ein paar Spacken da reinfallen, ja, gut. Da kann man es nicht anders erwarten. Aber Samsung? Wirklich Samsung? Warum? Das gibt doch wieder ein Verfahren, das ist doch klar, ja. Samsung hat doch schon mal müssen jede Menge Geräte vom Markt nehmen, weil die zu ähnlich dem iPhone ausgesehen haben, ja. Jetzt machen sie es wieder. Ist man da lernresistent oder sag mal jetzt erst recht? Ich versteh's nicht. Das bringt doch nichts. Das bringt doch nichts. Und ich finde das Design, wie gesagt, auch total daneben, veraltet schon, ja. Und ich würde mir was Neues wünschen. Neues, frisches Design, ja. Eben nicht Apple-like, ja. Wenn ich rumlaufen will mit dem Phone, das aussieht wie ein iPhone, dann kaufe ich mir ein iPhone. Dann brauche ich keine Kopie, die kein iPhone ist, aber so aussieht wie eins, ja. Furchtbar. Ich verstehe diese Philosophie nicht. Entweder ist man ein iPhone-Fan, dann kauft man sich ein iPhone. Ja? Oder man pfeift auf das iPhone, dann kauft man sich Android-Gerät. Und dann muss es aber auch nicht aussehen wie das iPhone, oder? Ja? So klar. Ich glaube, das war das erste Mal, wo dann selbst die iPhone-Fans mit mir übereinstimmen. Außer vielleicht, dass mir das Design nicht gefällt, aber trotzdem. Ja? Verstehe es nicht. Gut, Samsung, nichts gelernt. Vielleicht ist es ja Teil einer übergreifenden Strategie, die ich noch nicht verstehe. So, und als letzte Newsmeldung, ich habe auf F-Droid, das ist dieser alternative Open-Source-Software-Markt für Android, habe ich was Schönes entdeckt, und zwar ein Interpreter für die Programmiersprache Brainfuck. Ja, tatsächlich, so heißt die, Brainfuck. wenn ihr die Definition von der Sprache sieht, beziehungsweise wie damit programmiert wird, dann wisst ihr auch sofort, was ist, dass der Name also auch tatsächlich gerechtfertigt ist. Ja. Und da sind alle Programme bestehen aus 8 Befehlen. Ja, aus AS. Und diese Zeichen sind tatsächlich größer als, kleiner als, plus, minus, Punkt, Komma, Eckklammer auf, Eckklammer zu. Und mit diesen 8 Befehlen kann man Programme schreiben. Und ihr könnt natürlich gleich daraus entnehmen, dass es eine sehr wenig verbreitete Programmiersprache, sogenannte esoterische Programmiersprache, die extrem umständlich ist, aber die einem durchaus etwas an das, sag ich mal, an die Computertechnik ranführt, mehr als jetzt zum Beispiel andere Programmiersprachen, weil man eben von der Logik her etliches beachten muss, die einem so normaler Hochsprache doch ziemlich oft abnimmt, ja. Also ich sag mal, gegenüber Brainfuck ist Assembler ein Spielzeug, ja. Nein, nicht ganz, aber es ist sozusagen eine Sprache, die sehr nah an der Computertechnik liegt oder ans Prinzip in der Computertechnik, und deswegen hat diese Sprache aus dem Jahr 1993 auch seine Berechtigung. Ja. Zusätzlich war ja das Ziel, ein extrem kleiner Compiler zu entwickeln, beziehungsweise dann auch die Compiling-Vorgänge extrem klein ablaufen zu lassen, mit wenig Speicher, wenig kompilierten Code, ja, und somit kann dann eben mit einer Größe von zum Beispiel 240 Byte, ja, für den Amiga. Der Compiler. Ihr habt's richtig gehört, ja. dann hat Brian Reiter das nochmal geschafft, zu unterbieten mit einem Brainfuck-Compiler für Linux, der nur 171 Bytes groß war. Ja, so sieht das aus, Leute. Unfassbar, oder? Entsprechend klein ist dann auch der Compiler hier, aber nicht so klein, weil ist ja logisch, das sind ja noch läuft ja auf Java, wenn man so will. Ne? 845 Kilobyte ist allerdings auch nicht gerade groß für einen Compiler. Ne? Und da, das gibt's jetzt eben als App, als Interpreter allerdings, also kein Compiler, sondern eigentlich ein Interpreter für Brainfuck. Programmiersprache, ja, auch BF oder ja, mit Sternchen abgekürzt, ne? Genannt. Und für die absoluten Hardcore-Geeks, die gerne mal was anderes ausprobieren wollen und zum Beispiel ein Hello World-Programm mit lauter irgendwelchen komischen Zeichen schreiben wollen, ja, es ist möglich. Ihr werdet es nicht glauben. Es ist unfassbar, das kann man sich so kaum vorstellen, aber Logik ist wirklich was Schönes, wenn man sie ja, wahrnehmen kann. Es ist schon, also es ist schon wirklich, der Name ist Programm. Gut, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Da hat sich ja, wie gesagt, auch was getan. Und zwar geht's erstmal ganz kurz um das Thema nochmal Überwachung. Von letztes Mal, Folge 211, Brudenspiele, ja, da hat hier der Matt Spike mal einiges geschickt. Und zwar einmal ein Link zu einem, ja, wie man so den Spieß umdreht, wie Nutzer zum Beispiel mit ihren Daten Geld verdienen können. Auch interessant, ja. Das könnte man sich auch vielleicht mal durchlesen. Aber ich glaube, das wird bei uns nicht sehr gern gesehen werden von den Ämtern, ja. Naja, aber trotzdem. Dann die Frage natürlich, was hilft gegen Metadaten und Bewegungsprofile? Ausschalten? Ja, sicherlich. Ausschalten zum richtigen Zeitpunkt oder sogar das Aktivieren eines Zweithandys mit dem, das auf den eigenen Namen läuft, das aber angeschaltet wird und woanders ist. Ja? Beispielsweise, ja, das ist auch möglich. Interessant wird's, wenn mehrere Leute Karten haben, die auf einem selbst angemeldet sind. Auch da ist es dann schwierig zu festzustellen, wer welches Handy hat. Das ist aber dann noch festzustellen anhand von der E-Mail. Also wenn man da beobachtet wird, ist es sicherlich nur eine kleine Hürde. Ja. Aber ganz einfach, denkt mal nach. Es gibt so Sachen wie, was man auch beim Social Engineering benutzt. Ja. Wenn etwas angenommen wird, dass es so ist, verlässt man sich darauf, dass es so ist. Und entsprechend kann man das dann dazu nutzen, um genau das Gegenteil zu erzeugen, nämlich Falschinformationen zu geben. Ja, das heißt, wenn man mit einem Handy unterwegs ist, das vollkommen vernetzt ist, ja, und man ist der Meinung, man wird beobachtet, dann schaltet man das Handy aus oder noch besser, man lässt es einfach irgendwo liegen, angeschaltet, ja, und bewegt sich fort. Ohne Handy. Ja, und dann, ja, ist ja klar, man denkt, derjenige ist noch an dem Ort, man verlässt sich ja drauf, ja, der hat sein Handy immer dabei, ja, niemals legt er sein Handy ab. Und siehe da, dann hat man sozusagen das perfekte Alibi. Ja. Also, es gibt immer wieder Mittel und Wege, um auch so ein System selbst auszutricksen, ja, aber man muss ganz klar sagen, so einfach ist es nicht. Und je stärker man sich auf Sachen verlässt, wie zum Beispiel auf sein Handy, wenn man das dann einfach nicht dabei hat, dann ist es schon eine ziemlich große Geschichte mittlerweile geworden. Ja, also ohne Handy rauszugehen, ist ja fast, als ob man ohne Hosen rausgeht. Und aber man könnte es zumindest tun. Ja. Dann gibt's hier noch ein Link auch von Matt Spike zu dem in diesem Artikel. Zu Netzpolitik.org, genau, Metadaten, wie dein unschuldiges Smartphone fast dein ganzes Leben an den Geheimdienst übermittelt. So sieht's aus. Auch dem muss man sich bewusst sein, ja, und durch die Dauer oder Überwachung, ja, von den Daten, kann man auch nicht mehr ganz so einfach sagen, ja, man legt jetzt falsche Spuren oder so. Aber wenn man aktuell davon ausgeht, mit zum Beispiel mit Ortung, mit Ortungsbestimmung, das kann, dann kann man das sogar noch ausnutzen zu seinem Vorteil. Ja. Dennoch sind zum Beispiel die Profile, die erstellt wird, immer genauer. Ja, und deswegen ja, immer schwieriger nochmal zu wie soll ich sagen, zu verändern. Ja. Also man weiß, oftmals kann man durch die Profile mehr rausfinden über einen selbst, was man selbst nicht weiß. Ja, also. Gut, dann kam noch eine ein Hinweis, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, von wem das kam. Ich habe schon wieder einen falschen Link da drin. Heieiei. Mensch, Riobot, da muss aber eigentlich viel tiefer werden, ne? Ja. Nee, passiert mir normalerweise nicht. Und zwar geht's darum um eine App, die nennt sich Floating Toucher. Ja, Floating Toucher. Zuerst konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen, aber dann, als ich den Eintrag gesehen habe, war es ja auch vom Metzbike, ja, das heißt ja, unglaublich. Als ich das dann gesehen habe, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, ekelhafte Vorstellung, das ist tatsächlich so. Und es ist ein schönes, sagen wir mal, Overlay-Menü, das über allen Programmen schweben kann. Ja, ein kleiner Punkt, den drückt man drauf und dann klappt ein Menü auf, mit dem man besondere Funktionen, aber auch Apps starten kann. Ja, und das kann man sehr gut konfigurieren, designmäßig sehr gut angeben. Da hat er gerade hier in diesem Beispielvideo, was bei der Firma da drauf ist, ja, wieder sehr schön gemacht, ja, eine tolle hübsche blonde, ja, Bombshell, sagt man wohl in Englisch, ja. Und dann kann man das eben so aussehen lassen. Ich denke da so ein, ja, das Gesicht von der Miku Hazune immer so als kleinen Punkt, ja, auf dem Display über den ganzen Programm drüber, sehr cool, ja, und dann draufdrücken und da hat man sogar noch Nutzen davon. Ach cool, ich finde es gar nicht mal so schlecht, ja. Ich muss es aber erst nochmal ausprobieren, ob das wirklich was für mich ist, ob ich das so im Arbeitsfluss da verwenden kann. Auf jeden Fall ist nicht besonders groß, 4,5 Megabyte, ist also oh, fast lächerlich, muss man sagen. Firma Digital Life, auch interessant, die haben auch den Boat Browser entwickelt, scheint also zumindest mal so rudimentär auf Sicherheit Wert zu legen, wobei das vielleicht hier, weiß nicht, ob das hier so unbedingt das große Problem ist, ja. Aber auf jeden Fall gut zu wissen. Die Firma selbst, ich glaube, das ist eine US-Firma, wenn ich mich nicht täusche, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also müsst ihr noch selbst nochmal nachgucken, unter welcher Jurisdiktion die stehen da. Auf der Seite scheint, ja, ist nichts drauf auf der Seite, auch nicht gerade sehr vertrauenserweckend, ja. Gut, wie auch immer, schöne Sache jedenfalls. Ich finde, das ist eine gute Lösung. Sowas sollte eigentlich bei Android prinzipiell integriert sein auf Betriebssystemebene. Das erleichtert das Arbeiten mit dem Handy sehr, sehr stark, auch mit dem Tablet. Vor allem, wenn man zwischen vielen Anwendungen immer switcht, ja. Da kann das durchaus viel, viel Zeit sparen, weil man erst zurück muss und dann das Programm starten, ja, sondern man kann direkt quasi auch von jedem Programm aus alle möglichen Funktionen aufrufen. Ja. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Danke, Metzbike, für den Tipp. Und jetzt komme ich noch zu der letzten Community-Meldung. Ja, OSM End, genau, das habe ich per Mail geschickt bekommen. Das habe ich nicht so richtig herausgestellt. Und zwar, der Michael hat geschrieben, Hallo, du sendest schneller, als ich hören kann. Ja, so muss das sein, ne? Bezüglich USMN-Adressangabe in Folge 209. Wenn du die Region Germany Addresses oder so ähnlich installiert hast, musst du das Bundesland nicht mehr wissen. Das ist schon ein Fortschritt, aber du hast recht. Google sucht noch, Fragezeichen, besser. Ja, genau, das ging irgendwie so unter, ja, also es gibt eben die so Erweiterung Region Germany Addresses, ja, und wenn man das eben installiert, dann muss man zumindest das Bundesland nicht mehr angeben, ja, wenn man ein Ziel sucht für die Navigation beispielsweise oder auf der Karte, also das war leider immer noch ein kleines Problem, aber ich denk mal, dass es damit dann besser ist. Irgendwie hatte ich das tatsächlich vergessen zu erwähnen. Danke, Michael, für diesen Hinweis. So, dann komme ich noch zum Schluss zur App der Woche und das hat bei mir ganz klar Joy gemacht. Ja, ganz schnell, wenn ihr den Podcast jetzt noch am Montag hört, bis abends kriegt ihr die App noch kostenlos auf dem Amazon App Store, im Amazon App Store, kostenlos, ja, Joy. Ansonsten zahlt ihr 1,48 € und ihr kriegt ein super schönes, geniales Shooter-Game. Ja, ist also kein 3D-Shooter, sondern so ein klassisches, wie soll man sagen, so ein eben so ein Shooter. Ja. Ihr habt ein kleines Raumschiff im Design von einem Kreis. Und damit schießt ihr auf entgegenkommende andere Kreise. Ja, andere geometrische Formen teilweise dabei. Und dann wird dadurch ein, wie man sagt, ein Partikelfeuerwerk ausgelöst. Ja, ihr habt jede Menge Waffen. Ihr habt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Bei einigen ist sogar eine Autofeuerfunktion dabei, ausgezeichnet, wie ich finde. Und das Spiel läuft super ruckelfrei, ja, ganz, ganz toll meiner Meinung nach, und macht auch richtig Spaß, zieht einem gleich in den Bann, wenn man nur grundsätzlich so Spiele mag. Ja, also ich bin eigentlich kein Freund von solchen Games, weil mir das alles ganz schnell zu hektisch wird auf dem Bildschirm. Aber ich muss sagen, hier konnte ich gleich mal, nur beim Testspiel, ja, gleich mal zur Wave 11 vorgedrungen, ohne absetzen zu können, weil wirklich, das macht richtig Spaß, finde ich. Vor allem diese Autofeuerfunktion, sehr, sehr sinnvoll. Und ja, ich bin begeistert davon. Deswegen App der Woche, ja, wie gesagt, momentan gerade kostenlos bei Amazon am Montag. Und ansonsten ist 1,48 € dafür auch nicht schlecht. Das Entwicklungsstudio Radiant Games, ja, die auch Super Crossfighter gemacht haben, ja, und Inferno Plus, ja. Einigen dürfte das vielleicht was sagen. Und auch Ballistic SE, die alle irgendwie so in diesem Stil sind, manchmal so Neon-Grafik, das ist hier jetzt Joy nicht unbedingt, aber dafür geht's auch richtig ab, wie gesagt, partikelmäßig, wow, kann man da nur sagen. Und es hat wirklich ein eigenes Flair, das ihr euch mal angucken müsst, wenn ihr an solchen Spielen grundsätzlich interessiert seid. Gut, Leute, das war's für den Uncast heute und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Google Plus Community findet ihr in der Uncast, dann oben eingeben einfach und dann die Uncast Community auswählen. Ihr könnt meine Nachricht schreiben per Mail rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Auf der Seite findet ihr auch den GBG-Key und alle Links und Informationen zu dieser Sendung. Ja. Und das ist unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer daran denken, die Mehrzahl, ja. Thenetcasts.com mit S hinten, sonst seid ihr irgendwo anders dann.